Ja, genau. Es geht weiter, wie Sie schon gesagt haben, da in der vorhergehenden Sendung. Und zwar mit Literatur. Und jetzt haben wir keinen schönen Jingle, aber ihr hört jetzt die Sendung Allmähliche Zerkrümelung. So ist der Sendungsname. Und wir begeben uns heute hinab in die finsteren Gefilde der Arbeit und auch in die des Wissenschaftsbetriebes. In Form nämlich der beiden Romane Das Büro, von dem ich Teil 6 gelesen habe. Der heißt, hat den Untertitel Abgang und der ist geschrieben von dem niederländischen Autor Jeje Voskuil oder Johannes Jacobus Voskuil und auch Die Hoffnungsvollen von Anna Sperg. Und da habe ich noch jemanden hier im Studio, der dieses dicke Buch gelesen hat, den Andreas. Ja, schönen guten Abend in die Runde auch. Hallo in die Nacht. Ja, das Büro ist ein ziemlich dickes Mammutwerk, wie ich schon gesagt hatte. Es hat so über 5000 Seiten und spielt in einem volkskundlichen Institut in Amsterdam und in der Alltagskultur auch der Niederlande. Ist nicht ganz ohne Humor geschrieben. Also das unterscheidet es vielleicht auch ein bisschen von Die Hoffnungsvollen. Etwas ernster ist es vielleicht, Die Hoffnungsvollen, aber auch mit sozialem Realismus. Also es sind beides recht realistische Romane, würde ich sagen. Und ja, Anna Sperg, die schildert so den Studien- und Wissenschaftsbetrieb in einer fiktiven Stadt. Erzähl doch mal, was ist das für eine Stadt? Ja, wobei die fiktive Stadt sehr, sehr leicht und einfach als Leipzig zu identifizieren ist. Also Die Hoffnungsvollen, das ist ein Roman, ein Erstlingswerk, der Autorin Anna Sperg, die selbst Ethnologin ist in Halle und hier im Mitteldeutschen Verlag erschienen ist und tatsächlich treten die Städte Halle und Leipzig als ganz wiedererkennenswert hervor und ich glaube auch viele Leute des Personals, also aus den 1990er Jahren im Ethnologischen Institut hier an der Universität in Leipzig, sind für Leute, die sich damit auskennen, zu denen ich jetzt nicht zähle, wahrscheinlich wiedererkennbar. Es ist also ein bisschen, kann man sagen, kleiner Schlüsselroman vielleicht über die Entwicklung der Protagonistin Alex, nicht Anna Sperg, sondern Alex Schwarz, Alexandra Schwarz. Er ist auch noch ein bisschen mehr und du hattest es gerade schon gesagt, es geht unter anderem um den Wissenschaftsbetrieb, den heutigen, denn die Protagonistin fängt in den 90ern ihr Studium an, promoviert dann und kommt bis jetzt in die 2000er hinein nicht wirklich in der Wissenschaft an. Es ist allerdings auch noch ein bisschen mehr drin, ein bisschen andere Ebenen noch drin. Aber du hast es auch bereits gesagt, richtig, es ist trotz des Titels Die Hoffnungsvollen, der ist so ein bisschen das Ironischste vielleicht am Werk. Es ist eher ein sehr hoffnungsloser, nicht ein hoffnungsloser Roman, aber eher so ein Dokument des mehrfachen Scheiterns vielleicht. Und ich glaube, da ist Voskuil irgendwie in derselben Spur, aber mit einem etwas lachenderen, etwas zwinkernderen Auge dabei. Denn vielleicht kannst du auch selbst kurz sagen, im Vergleich zu Die Hoffnungsvollen, wo es eben um die Ethnologie in den 1990er Jahren, um das Studium in Deutschland geht, worum es denn in dem Roman Das Büro eigentlich so sich dreht? Ja, Das Büro ist zumindest auch ein Schlüsselroman. Also alles, was darin geschildert wird, ist auch wirklich genau so passiert. Nein, natürlich nicht. Es ist so passiert, aber der Autor hat auch ebenfalls ein quasi nahezu ethnologisches Fach. Nämlich er ist ein Wissenschaftler, der im Bereich der Volkskunde, also heute wird das auch manchmal europäische Ethnologie oder Niederlandistik, niederländische Ethnologie oder Anthropologie teilweise auch genannt, aber sind schon verwandte Fächer. Also die im Roman von Anna Sperg ist es die Ethnologie und da bei Jeje Voskuil ist es die Volkskunde, also die Volkskunde der Niederlande. Und ja, tatsächlich bewegt sich der Erzähler im Büro auch auf internationalem Terrain und kommt tatsächlich auch auf Konferenzen auch ins osteuropäische Ausland. Er lernt auch Volkskundler aus der DDR zum Beispiel kennen. Es, wie gesagt, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es bildet eine ganz andere Zeit ab als die Hoffnungsvollen, nämlich die 50er bis 80er, späten 80er Jahre. Also er Beginn seiner Arbeit da in diesem Büro, was eigentlich ein Institut für Volkskunde in Amsterdam ist, im Jahre 1957. Und dann wird so ein 30-jähriger Arbeitsalltag in diesem Institut geschildert, was er so ein bisschen mit so einer gewissen Understatement dann immer nur das Büro nennt. Das ist, glaube ich, auch schon ein wesentlicher Unterschied zu den Hoffnungsvollen, dass er eben eigentlich sein Studium wird da gar nicht mehr verhandelt. Also er rutscht da so rein in diese Tätigkeit und ist selber eigentlich gar nicht so von dieser Wissenschaft überzeugt. Also er war eigentlich, hatte als Lehrer kurz gearbeitet, da ist er dann nicht mit den Kindern klargekommen und dann trifft er sich mit einem befreundeten Volkskundler und sie unterhalten sich so abends bei einem Gläschen Geneva und ja, er sagt, er ist gerade arbeitslos, das ist eigentlich nicht so schlimm für ihn. Aber dann sagt ihm dieser Freund, ja, wie wär's denn, du kannst da anfangen, da ist eine Stelle gerade frei und das sind natürlich noch ganz andere Bedingungen. Also das ist so ein bisschen noch so ein Wohlfühlkapitalismus der 50er Jahre in den Niederlanden. Also die Niederlande hatten damals in den 50er Jahren eine sozialdemokratische Regierung meines Wissens weitgehend. Und ein bisschen fühlt sich das auch so an. Das ist kein so großer Konkurrenzdruck dort. Und Martin, unsere Haupterzähler und Hauptfigur, die rutscht da eben so rein. Und damals ist dieser Wissenschaftsbetrieb allerdings auch noch ein ganz anderer als dann in dem Roman von Anna Sperg. Das ist ein ganz reduzierter, kleiner Betrieb. Also dieses Institut hat nur 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das wächst dann im Laufe der Zeit auch sehr stark an. Und ja, als Anna Sperg dann oder ihre Protagonistin dann in den 90er Jahren in Linden oder in einem verschlüsselten Leipziger Studium aufnimmt, da trifft sie ja auf ganz andere Bedingungen. Also Bedingungen, die dann im Büroroman in den 80er Jahren sich auch so ein bisschen andeuten, so langsam. Also da tun sich auch langsam dann so gewisse betriebswirtschaftliche Erkenntnisse, die man als neoliberale Folgen neoliberalen Wirtschaftens vielleicht ansehen könnte, auch in den Wissenschaftsbetrieb halt niederschlagen, so Dinge wie Controlling oder irgendwann soll dann in den 80er Jahren eine Stechuhr eingeführt werden, was zu einem großen Widerstand führt im Büro. Das ist im Büro sehr lustig, sehr humorvoll geschildert auf jeden Fall. Und da unterscheiden sich diese beiden Romane schon fundamental, glaube ich, weil das Büro ist ein humoristischer Roman. Die Figuren sind alle sehr zugespitzt geschildert. Aber ein Schlüsselroman, der so einen gewissen realistischen Kern hat, ist es natürlich trotzdem. Also das hat schon alles existiert. Ja, jetzt spielen wir vielleicht erstmal noch ein bisschen Musik und dann gehen wir nochmal im Detail darauf ein, was wir da so gelesen haben und wie uns das so gefallen hat, was uns daran vielleicht nicht gefallen hat. Wir hören erstmal ein Lied von der Gruppe Syf, nämlich das Lied Matchbox Generation. Ebenfalls ein sehr pessimistisches Lied. Bei Cognac untern ab ins Bett, der Traum vom Leben ist so nett. Morgens ist der Traum vorbei und ich zerschlag ein Ei. Man sieht es den Leuten doch an, stolz sind. Yeah. machen. Ja, die Matchbox-Generation und wir freuen uns schon auf den Friedhof. Ja, wie ist das, dieses Linden für dich so gewesen? Wie war dein Leseeindruck? Ja, das Buch Die Hoffnungsvollen von Anna Sperk ist ja ein Debüt, ein Erstlingswerk der Autorin oder der bis dahin Wissenschaftlerin und jetzt Autorin Anna Sperk. Und vielleicht nochmal kurz zu den Themen. Wir hatten ja schon gesagt, dass es ein bisschen nachverfolgt den Werdegang von Alexandra, kurz Alex genannt, wie sie anfängt zu studieren, eben aus einer kleinen Stadt im Vogtland kommend, dann über ein leicht verschlüsseltes Karl-Marx-Stadt Chemnitz hin nach Leipzig zum Studieren. Das heißt, das ist ein Themenstrang natürlich. Wir bleiben relativ eng immer bei der Alex, die sich eben in einer gerade wieder vereinten, wie man so sagt, Wissenschaftslandschaften dann später eben in den 90ern, 2000ern über Studium und Promotion hin entwickelt, konkret in dem Fach Ethnologie. Ein zweiter Themenbereich ist auch, das hängt damit natürlich ganz stark zusammen, sind die Umwälzungen und Ungerechtigkeiten, die im Wissenschaftsbetrieb mit Lehrkräften und auch mit Lehrmethoden vonstatten gingen nach eben der sogenannten Wiedervereinigung nach 1989. Und ein dritter Punkt, die Alex geht dann auch nach Russland, nach Tuva in Sibirien ist das, was tatsächlich eine existierende Region in Russland ist, und macht dort eben ihre Feldforschung. Und diese Teile des Romans sind schon fast so ein bisschen in die Abenteuer, sozusagen deskriptive Abenteuerschiene gehend. Also da kann man sich auch nochmal richtig reinlesen, fragen, wow, das ist ja spannend beschrieben hier, diese Steppen, die Rituale, die Unterkünfte und so weiter. Das ist nochmal ein anderer Strang, wo man sich so richtig reinlesen kann. Ein vierter Strang ist der auch vom Verlag jetzt sehr in den Vordergrund gestellt wurde bei der Ankündigung des Buches, auch auf dem Umschlag sehr stark gemacht wurde. Eigentlich im Buch aber erst im letzten Drittel der 600 Seiten oder ja, auf den letzten fast eigentlich nur 150 Seiten zum Tragen kommt. Und das ist eben, das sind die Probleme und Frustrationen von so wissenschaftlichen Neueinsteigern, Neueinsteigerinnen, die halt nie in der Wissenschaft ankommen. Also ganz anders als bei dem Voskoil, wo sein Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb auf 10 Seiten abgehandelt wird und dann die anderen 4.970 sozusagen dann davon handeln, wie er in der Wissenschaft in diesem Büro, wie es ja auch heißt, drin ist, in dem Organismus Wissenschaft, während es eben bei den Hoffnungsvollen diese Frustration ist, man ist immer mit Kurzzeitverträgen ausgestattet, man kommt nie wirklich rein, Wissenschaft ist ein hehres Ziel, das man nie erreicht. Und weil du gefragt hast, wie mir das gefallen hat, man sieht schon, das sind so vier Themenbereiche, die miteinander verschachtelt und verwoben sind natürlich. Rein von den Themen her hat sich das für mich durchaus verbunden durch den Lebenslauf von dieser Alex, von der Protagonistin. Aber irgendwie hatte ich mir bei vielen Dingen ein bisschen mehr Fokus auf eins oder ein anderes gewünscht. Das war so ein bisschen hin und her. Ich war ein bisschen sehr stark gefangen von diesen Beschreibungen aus Tuva. Dann auch wieder von den Diskussionen, die es im Wissenschaftsbetrieb gab über die Ex-DDR und so. Aber irgendwie war ich hin und her gerissen. Und also persönlich hatte ich das Gefühl, dass da in dem Buch tatsächlich noch mehr hätte zugespitzt werden können, auch sprachlich. Vielleicht kommen wir dazu später noch. Hm. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt meine Einschätzung von Die Hoffnungsvollen betrifft. Und vielleicht als Abschluss dazu noch die Ironie, die ja, glaube ich, bei Voskoll ganz stark ist, dieser zwinkernde Blick auf diesen Alltag einfach im Büro, der fehlt in dem Roman von Anna Sperg völlig. Das ist auch okay so. Das ist jetzt auch keine Anklageschrift, das ist eher so eine Beschreibung von Scheitern auf vielen Ebenen. Und ja, das las man dann so oder ich habe es so gelesen und dachte mir irgendwann, wow, da muss man jetzt aber dann mal wieder irgendwie Schokolade essen danach oder so, um zu lächeln. Ja, so ein Scheitern ist im Büro ja eigentlich auch Thema. Ist halt immer mit diesem leicht, mit diesem humorvollen Blick halt, hat eh so eine Herangehensweise, einen Charakter ständigen Understatements. Also er möchte eigentlich gar kein richtiger Wissenschaftler sein, der Protagonist Martin Koning. Und er rutscht da so rein und das ist natürlich auch in einem Buch, das auf 7 Bände verteilt ist, von denen jeder Band hat so ungefähr 800, 900 Seiten. Das könnte natürlich auch langweilig sein, halt, weil da wird über 30 Jahre und 5000 Seiten verteilt Büroalltag beschrieben, wie er eben da um morgen frühst da hingeht, dann geht er an seinen Schreibtisch, geht dann runter in den Kaffeeraum, trinkt da seinen Kaffee. Das könnte langweilig sein, aber er schafft es doch durch gute Beobachtungen und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass er da diesen Begriff der Volkskultur so ein bisschen ausweitet und auch diese Ethnie des Angestellten im Büro auch so ein bisschen mit dem Blick des Volkskundlers oder des Ethnologen betrachtet. Und er hat da einen sehr schönen, genauen Blick für Details. Das erinnert teilweise so ein bisschen an ein Tagebuch oder wenn er an ein Tagebuch oder an so eine, ja, sehr, also eine sehr detailreiche Beobachtung, aber auch sehr genau und gut beobachtet. Also man nimmt ihm das irgendwie ganz gut ab oder es wird nicht langweilig. Ein bisschen ist das natürlich im Büro angelegt, dass eben in der Volkskunde oder die Volkskundler, die gucken so auf das eigene. In die Hoffnungsvollen, da wird ja mehr so auf das Fremde geguckt, was ja vielleicht auch für Menschen, die in der DDR in den 80er Jahren groß geworden sind, wie eben die Alexandra in dem Buch, da ist, hat natürlich dieses Fremde wahrscheinlich dann auch so diese große Faszination und das ist eigentlich so was ganz Gegensätzliches in den beiden Romanen, also dieser Blick auf das auf die Provinz in den Niederlanden, also der Protagonist fährt viel auf die Dörfer, nimmt dort die Bauern auf und das ist natürlich dann ein anderer Konflikt noch drin enthalten, weil halt in den Niederlanden dann auch noch dieser Konflikt, dass in der Provinz halt so ein bisschen diese Problematik der Kollaboration mit dem Nationalsozialismus, dass das so ein unaufgearbeitetes Thema dann in den 50er, 60er, 70er Jahren ist, was dann da so einsickert und was Martin Koning, den Protagonist in seinem Skeptizismus gegenüber seinem Fach, auch so ein bisschen bestärkt. Also seine Zweifel an diesen Traditionen vermischen sich so ein bisschen mit einer Skepsis. Und so ein bisschen gibt es so eine verschiedenen Herangehensweisen an das Fach Ethnologie dann auch in die Hoffnungsvollen zu beobachten, wo eben die Generation der in den DDR noch Sozialisierten und diejenigen, die da noch angefangen haben zu studieren, nach 1989, nach der Friedlichen Revolution, zum ersten Mal konfrontiert werden mit einem Professor, der sich dort vorstellt am Institut, der einen postmodernen Blick auf Ethnologie hat, also einen sehr fachkritischen, eigenkritischen Blick auch verfolgt und sich eben fragt, ist denn tatsächlich Ethnologie immer nur das Herausgucken auf die anderen, in Anführungszeichen, auf die Barbaren, die wir erforschen müssen, wo wir immer Wissen abgreifen und zurückbringen? Oder ist das nicht auch, müssen wir nicht auch zumindest das uns bewusst machen, Machtverschiebungen und Machtkonstellationen sehen? Und da sieht man auch in dem Roman angedeutet, allerdings nur, was es da auch für Umbrüche in den verschiedenen Wissenskulturen einfach gab zu der Zeit. Und tatsächlich ist es dann recht witzig an der Stelle beschrieben, wie die Studierenden, die noch in der DDR eben angefangen hatten, recht klassisch Ethnologie zu studieren, aus allen Wolken fallen und gar nicht wissen, was will uns der eigentlich sagen? Also was ist hier seine Ethnie, die er forschen will? Wohin geht seine Reise? Was sind seine Fragestellungen? Der redet so wie es so schon heißt, Meta, über das Fach irgendwie, ja. Und das sind so kleine, kleine Schmankerl einfach in dem Buch, wo man tatsächlich so eine Konflikte auch sieht, die ja in Hate Büro, das Büro, dann auch an anderen Ebenen in den Niederlanden, an einer anderen Stelle auch aufbrechen für Leute, die das Fach studieren, die in dem Fach Ethnologie tätig sind, ja. Ja, also die Lebensläufe waren ja in der DDR natürlich erstmal für Menschen, die da jung waren, klarer vorgegeben. Also wenn man das Glück hatte, ein Studium zu bekommen oder so, dann hatte man auch größere Chancen, wahrscheinlich einen Arbeitsplatz dann in diesem Fach zu bekommen später. Und diese Konkurrenzsituation war dann natürlich wahrscheinlich was das ist Neues. Das ist ein großer Punkt innerhalb des Romans, dass die DDR-Generation an Professorinnen und Professoren immer wieder sagt, jetzt gerade in den 1990er Jahren und später, wir bilden über Bedarf aus. Also für die ist ein universitäres Studium eine Ausbildungssituation, die sich an Bedarf zu orientieren hat. Und sie sehen, dass sie einfach viele Leute zu Abschlüssen verhelfen, aber gar nicht wissen, wo die auf einem Arbeitsmarkt oder in Tätigkeitsbereichen irgendwie unterkommen sollen. Und das ist etwas, was immer wieder angemahnt wird von der älteren Professorengeneration, die aber selbst natürlich zu rudern hat, weil sie ihre wissenschaftlichen Kenntnisse werden nicht anerkannt. Sie hat in der DDR kaum Output gehabt, zumindest nicht in den Sprachen, die dann wichtig werden, nämlich Englisch, ganz besonders Englisch und Englisch und immer wieder Englisch. Da war mal ein bisschen Russisch dabei vielleicht auch auf Deutsch, aber das war dann nicht mehr wichtig. Das heißt, da sieht man auch, wie so eine ganze wirklich eine Lebensperspektive und eine Fachperspektive dann sich verändert und zwar schnell verändert. Und die Alex ist dann noch eine derjenigen, die ist so in den End-70ern geboren, das kann man so aus dem Roman entnehmen. Das heißt, sie hat jetzt in der DDR nicht mehr so stark studiert. Sie ist da sozialisiert, aber studiert hat sie dann wirklich in der Nachwendezeit, in den 1990ern. Das heißt, sie kann da vielleicht noch profitieren von dem Umschwung, aber viele Lebensläufe von 40, von 30-Jährigen aus der DDR, die werden dann, die brechen nicht ab, die werden abgetrennt, abgekappt. Ne? Und das ist auch eben, das hatte ich ja erwähnt, eine der Stränge in dem Buch, diese Frustration, die da ventiliert werden, die einem da entgegenspringen, auch den Studierenden, die dann sagen, du meine Güte, was ist mit meinem Professor passiert, den ich jetzt 1992 noch gesehen habe, den ich auch gut fand, der ist plötzlich nicht mehr da, der ist nicht mehr auffindbar. Was ist da eigentlich mit diesen ganzen Biografien passiert? Und das ist ein großer Aspekt auch in die Hoffnungsvollen. Diese Umbruchssituation in den 90er Jahren war ja auch so eine doppelte Umbruchssituation. Einerseits wurde der ganze Wissenschaftsbetrieb umgekrempelt, im Osten gerade. Und dann gleichzeitig kam aber auch so eine beginnende Computerisierung, die sich da mit den Einflüssen des Internets, hat sich das ja auch nochmal bemerkbar gemacht. Die Alexandra will, glaube ich, auch Informatik studieren am Anfang. Richtig, wobei das, also diese Umbruchssituation ist da nicht ganz so stark abgebildet. Genau, es kommt dann, das Artefakt Computer kommt da sehr stark zum Tragen. Sie schafft sich einen Computer an, aber eher für ihre Ethnologie. Sie will auch zu Anfang Informatik studieren, merkt aber, dass das für sie nichts ist. Und dann ist es immer wieder in der ersten Hälfte des Buches, als sie noch studiert, gibt es diesen Unterschied zwischen der Schriftkultur. Sie arbeitet auch in der Bibliothek, in der ethnologischen Bibliothek, ordnet die, hat also mit Klassifikation und Ordnungssystemen zu tun. Und gleichzeitig hat sie diesen Computer da zu Hause stehen, von dem sie weiß, das ist ein Wunderwerk der Technik, das wird sie gern benutzen. Aber eigentlich für die Ethnologie bringt ihr der gar nichts. Sie hat eine Schreibmaschine. So. Und da ist sie so ein bisschen gefangen zwischen zwei Welten, entscheidet sich aber dann innerhalb des Buches relativ schnell dann doch für die Ethnologie. Und damit ist dieser Konfliktbereich so ein bisschen Technisierung. Eigentlich scheint er dann zum Ende des Buches nachher nicht mehr auf. Und das ist vielleicht auch eine der Sachen innerhalb des Buches, die mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ich hatte es schon angedeutet, die Themenbereiche verbinden sich für mich nicht immer so einfach. Und es gibt ganz oft Situationen und Figuren, die ich spannend finde, auch angerissene Konfliktbeschreibungen, die ich irgendwie spannend fände und die dann im Laufe des Buches nicht mehr so weiterverfolgt werden. Vielleicht, weil sich die Alex wegbewegt, weiterbewegt, auch weil der Erzählblick dann ein bisschen wandert. Also ich hatte da manchmal das Gefühl, Mensch, über diese Person oder über diese Situation, da hätte ich gerne noch mehr erfahren, da hätte ich gerne noch mehr gelesen, die hätte ich gerne noch mehr zugespitzt vielleicht auch gesehen im Buch. Und dann ist da so ein Kapitel zu Ende und dann geht es irgendwie weiter und da war ich zwischendurch so ein bisschen, das las ich so ein bisschen weg, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Zuspitzung da gewünscht und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir im Büro gegangen ist, wie es denn da so mit dem Konfliktpotenzial innerhalb des Büros steht, denn da gibt es also, ja viele Individuen. Ja, der hat vielleicht das gegensätzliche Problem da wieder, hat ein unglaubliches Arsenal an Roman, an Bürocharakteren und Romanfiguren, die im Laufe dieser 6 Bände auftauchen. Also am Anfang ist das Büro ja noch ein recht überschaubarer Ort, das sind 12 Mitarbeiter oder so. Es werden aber immer mehr und es kommen auch immer mehr dann Studenten da rein, die da Praktika machen und so weiter. Und im Laufe der Zeit wird auch Martin, der Protagonist, halt immer mehr wächst in diesen Wissenschaftsbetrieb rein und seine Verpflichtungen wachsen damit auch sehr an. Er muss auch dann in Kommissionen rumsitzen, in so lustigen wie dem Bauernwagenverein oder in der Kommission des Bauernhausvereins. Also, ich glaube, er selbst beschäftigt sich ja mit Gartenzwergen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also das ist natürlich da auch so ein bisschen zugespitzt, obwohl es möglicherweise auch tatsächlich so gewesen ist. Seine anfänglichen Schwerpunkte, die wissenschaftlichen, ist die Erzählungen über Wichtelmännchen in den Niederlanden und dann auch noch die Nachgeburt des Pferdes, ob sie in den Niederlanden aufgehangen wird an einem Baum oder ob sie vergraben wird. Das sind also sehr obskure und auch natürlich lustige Gegenstände seines Interesses, mit denen er sich beschäftigen muss. Insbesondere, weil er dann da auch dann, wie gesagt, nach und nach wächst er so rein in den Wissenschaftsbetrieb und tut sich dann auch mit Kollegen aus dem europäischen Ausland und auch aus dem Ostblock übrigens dann treffen. Also einzelne Konferenzen dieser Volkskundler finden dann auch in Ungarn statt, in den 60er Jahren, glaube ich. Und das ist dann natürlich interessant, wenn sich diese internationalen Wissenschaftler über solche Themen wie die Nachgeburt des Pferdes unterhalten oder über Wichtelmännchen. Also das ist dann natürlich alles sehr zugespitzt. Wie gesagt, ich kenne die Volkskunde oder die Ethnologie nicht aus eigener Anschauung und muss das da so übernehmen, obwohl ich mich auch ein bisschen versucht habe, schlau zu machen, was dieser Jeje Foskuil, der ja wirklich, wie gesagt, von 1957 bis 1987 auch tatsächlich in diesem Institut gearbeitet hat. Das im Roman heißt das Bertha-Institut und in Wirklichkeit heißt das Mertens-Institut, also der Direktor und sein und diese väterliche Figur, bei der Martin, der Protagonist, eben am Anfang so vorspricht, ob er nicht eine Stelle für ihn vielleicht weiß oder so oder eine Arbeit. Das ist dieser Mertens, der eben nachdem das Institut dann in Wirklichkeit das Wirkliche in Amsterdam benannt ist, im Roman heißt es dann Bertha-Institut und der Direktor Bertha eben. Das sind natürlich dann auch alles hochkomische Figuren, dieser Direktor Bertha. Das ist eigentlich sehr wunderschön. Vielleicht kannst du, bevor vielleicht auch wieder ein bisschen Musik spielen, nochmal kurz darauf eingehen, was sind das so für Individuen in dem Büro? Also ist es einfach, sind es Liebeleien und Hass und so oder sind es starke Charaktere? Streitet man sich da über Kaffeeflecken auf Büromaterial? Was sind so Konflikte, was sind so die Individuen, die da dann quasi diesen Büroalltag so erfahrbar machen? Ja, das wandelt sich so ein bisschen im Laufe der Zeit. Also am Anfang ist das, wie gesagt, ein sehr kleiner Betrieb eigentlich, dieses Büro. Und in den 60er, 70er Jahren wächst dann dieses Büro, das Institut so ein bisschen an. Und damit werden auch die Konflikte zahlreicher eigentlich. Aber am Anfang gibt es natürlich auch Konflikte. Da ist es aber mehr so, es gibt diese altgedienten Autoritäten, diese Vaterfigur Bertha und eben Martin, der eigentlich eine modernere Position in der Volkskunde vertreten möchte. Und nach kommen dann auch so Martin gleichgeordnete Kollegen dazu, zum Beispiel Bart Assies und Ad Muller. Das sind eigentlich so die nächsten Vertrauten dann durch die ganzen 60er und 70er Jahre. Auch am Anfang auf seiner Ebene ist Balk, der wird dann später aber Nachfolger von Bertha und Direktor. Also Martin ist nicht sonderlich ehrgeizig, das kann man auf jeden Fall sagen. Und er ist aber eigentlich im Grunde, obwohl er dieses wissenschaftliche Fach nicht so ernst nimmt, ist er doch eigentlich immer recht bemüht, alles gewissenhaft zu machen. Und die größten Konflikte ergeben sich dann eigentlich daraus, dass die anderen die Arbeit nicht ganz so gewissenhaft tun wie er. Das wird dann immer sehr schön geschildert. Also, dass die anderen dann doch immer Bedenken haben, dieser Arbeit so gewissenhaft in die Tat umzusetzen wie er oder auch gerade Verantwortung zu übernehmen. Also dabei ist er auch so ein bisschen so ein Don Quixote-Typ. Also er macht dann einfach immer, obwohl er nicht daran glaubt. Und die anderen haben dann immer Bedenken. Also das ist dann natürlich auch so ein bisschen zugespitzt, weil er selber ist natürlich so ein bisschen der Held der ganzen Geschichte. Also aber ein Held im organisatorischen Sinne, ne? Also da ist Wissenschaft wirklich das Abarbeiten von Fragestellungen, die da so im Raum stehen, und das muss man gewissenhaft machen, ja. Offensichtlich von von Wichtelmann zu Pferdenachgeburt, ja, von A bis Z irgendwie, und davon lebt so ein Büro. Also bei Anna Speck sind es ja auch die Hoffnungsvollen, das sind Menschen irgendwie, da geht es sozusagen ja um Hoffnung von Menschen. Im Titel geht es ja bei Voskühl eben um eine Organisationseinheit, das Büro. Ne? Und da scheint der Maaten dann der perfekte Held für diese Situation zu sein. Jemand, der in einem Büro super funktioniert. Ja, ist ein guter, undogmatischer Arbeiter, halt wie gesagt. Also das ist natürlich alles auch aus seiner Perspektive geschildert. Und es ist, wie gesagt, sehr beschränkt auch auf dieses Büro und auf seinen Ehealltag wird auch recht ausführlich geschildert. Sonst ist das eigentlich schon ein Roman, wo man sagen muss, dass er das so ein bisschen reduziert hat, obwohl das natürlich ein bisschen ein Witz ist, zu sagen bei einem 5000-seitigen Roman, dass es ein sehr reduzierter Roman wäre. Das ist natürlich auch ein ausführlicher Roman, aber so inhaltlich merkt man, dass er halt da immer so ein bisschen so eigentlich auch eine kleine Welt abbilden will und auch die Liebenswürdigkeit dieser kleinen Welt auch ganz gut schildert. Also seine Kollegen da so sehr auch da die Konflikte in den Vordergrund treten, ist es doch immer auch so eine recht liebenswerte Welt. Also auch wenn es dann gerade in den 80er Jahren langsam auch der Konkurrenzdruck da größer wird und auch beinharte Konflikte dann ausgetragen werden, um eben Einfluss und Macht im Büro, sind das eigentlich doch Konflikte, die mich manchmal schon wieder, ich hatte von Kafka irgendwann jetzt das Schloss gelesen und da werden Franz, dem Protagonist K. heißt der da, glaube ich auch. Der Landvermesser. Der Landvermesser, K., genau. Ja, ja. Und dem werden dann auch so unnütze Gehilfen beigeordnet, also bei seiner Tätigkeit und bei den Barnabas, richtig. Barnabas, genau. Und bei den Mitarbeitern und Kollegen von Martin Koning muss man auch oft an diese unnützen Gehilfen des Landvermessers, musste ich da oft dran denken. Also, das ist natürlich witzig, weil bei Kafka ist ja das Schloss daran interessiert, dass der Landvermesser eben niemals zum Schloss kommt. Also was immer das Schloss ist, diese Macht oder diese Person oder was immer, scheint ihm da ja aktiv Dinge in den Weg zu legen. Das finde ich jetzt das natürlich witzig. Das wäre wieder was für Anna Sperk eigentlich. Ja, halt, ja, aber das finde ich auch wieder witzig, dass du sagst, also dann scheint es da innerhalb dieses Büros einfach aus dem Geist der Institution Büro heraus immer wieder so etwas zu geben, dass man da tatsächlich ständig diese Stolpersteine im Weg hat, ja? Ja, das ist schon so. Das sind natürlich auch so Running Gags. Das ist natürlich so eine etwas Serienhaftes, dieser Büroroman. Das muss er wohl auch haben. Also weil, um da immer dran zu bleiben, da muss auch so eine Spannung da sein. Tatsächlich schafft Voskühl das für mich auch ganz gut, diese Spannung aufzubauen, die man eben auch bei so Fernsehserien vielleicht empfindet, Twin Peaks oder so, obwohl das jetzt inhaltlich gar nichts damit zu tun hat. Obwohl bei Twin Peaks, das sind ja auch immer so Abgründe, die sich auftun und so Ängste, Albträume. So ein bisschen musste ich jetzt doch daran auch denken und auch im Büro. Also das wäre vielleicht auch zu einfach, das nur als humoristischen Roman zu bezeichnen, weil Voskühl sich auch recht sensibel mit so abgründigen Themen wie Tod und Krankheit beschäftigt und er hat auch ein düsteres Weltbild, was hinter diesem Humor dann auch so zutage tritt, dass das dann auf jeden Fall nicht zu so einer einfachen Satire-Sache da werden lassen und wo er sich dann eben über so die Angestelltenwelt lustig macht. Also das finde ich eben diesen Gegensatz ganz wohltuend eigentlich, dass er sich nicht einfach nur lustig macht dann über seine unfähigen Kollegen halt, sondern dass auch immer dann noch so eine beinahe schon ein bisschen poetische Düsternis und auch oft so eine gewisse, was sehr Ehrliches an sich, auch was sehr Offenes. Also er spricht viele Themen sehr offen an, so Tod, Krankheit. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen im Büro. Ja, bevor wir weitermachen, vielleicht auch noch ein bisschen auf die Romane, auf die Sprache eingehen oder vielleicht auch thematisch die beiden versuchen nochmal zu verbinden oder abzugrenzen. Spielen wir noch einen Schlag Musik, oder? Ja, ein bisschen Musik, genau. Nochmal vielleicht was Düsteres, wo wir gerade bei Düsteren waren. Kimia Dawson, das ist auch endlich mal Anti-Folk. Ich hatte an der Programmankündigung Anti-Folk angekündigt. Kimia Dawson ist bestimmt Anti-Folk. Say, and the man in the mirror is wasting away. No songs to sing, no games to play, just a big old hole in my heart. My heroes are falling apart. Now Michael and Paul, they are chained to the wall. Since I was a kid, I loved them best of all. But if they are guilty, off with their balls. My heroes are falling, my heroes are falling down. And the old are supposed to protect the young, not endanger or exploit them. This is something I can't stress enough. Having been fucked is no excuse for being fucked up. Having been fucked is no excuse for being fucked up. And my mom says to treat as you wish you were treated. And I know that she's sorry for the wrongs she repeated. And never forget how you felt as a kid. Look little you in the eye. Each time you encounter a child. The day is you are a disgrace, and the man in the mirror only changed his face. No songs to sing, no games to play, just a big old hole in my heart. My heroes are falling, my heroes are falling apart. My heroes are falling, my heroes are falling apart. My heroes are falling, my heroes are falling apart. Ja, Kimia Dawson, My Heroes Are Falling Apart. Ja, wie ist das so mit der Sprache in den hoffnungsvollen, ich will mal sagen, die Hoffnungslosen, aber sind die Hoffnungsvollen. Im Titel sind es die Hoffnungsvollen und ich frage mich natürlich auch beim Lesen, wer sind die Hoffnungsvollen? Ist es die Generation von Alex, die eben versucht, in die Wissenschaft hineinzukommen, voller Hoffnung und es nie schafft? Sind es andere Menschen? Sind es vielleicht auch die Erforschten in Sibirien, die so voller Hoffnung sind und vielleicht auch ein Gegenmodell bieten. Ja, du hast gefragt nach der Sprache. Denn natürlich ist ein Text nicht nur Inhalt, sondern auch die sprachliche Umsetzung, wie es, glaube ich, im Gymnasium immer so heißt. Dafür, glaube ich, kriegt man auch noch ein paar Punkte, wenn man das rausfindet. Ganz so schematisch wollen wir es nicht machen. Aber natürlich ist es immer wieder interessant, auch zu sehen, wie denn der Roman mit mir und zu mir spricht irgendwie so. Ne? Und da muss ich sagen, ich war mit den Hoffnungsvollen so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, sowohl bei einzelnen Sätzen als auch bei Absätzen, dass da irgendwie mehr modelliert hätte werden können. Da hätte irgendwie noch ein bisschen mehr zugespitzt werden können. Da hätte ich mir vielleicht sogar von den herausgebenden mitteldeutschen Verlags einen stärkeren Input erwünscht. Und zwar würde ich jetzt gerne mal 3-4 Zeilen vorlesen. Es geht hier um eine Situation, wo sich die Alex mit mehreren Studierenden bei einer alten DDR-Wissenschaftlerin trifft. Eva Spitz heißt die, das sage ich, weil die gleich vorkommt. Und dort eben die tuwinische Sprache lernt, weil sie nach Tuwa in Sibirien, in Russland dann irgendwann gehen möchte, um dort ihre ethnologischen Studien zu betreiben. Und in dem Kapitel, wo ich hier den Abschluss vorlesen möchte, hatten sich die Studierenden gerade in so eine Diskussion gebracht, wie es denn eben mit den DDR-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist, und haben dann, was wir vorhin gesagt hatten, ja gemerkt, oh, da ist einiges auf institutioneller und auf persönlicher Ebene sehr schief gelaufen. Und jetzt hört dieses Kapitel eben folgendermaßen auf, und jetzt lese ich mal ganz kurz was vor. Doch Eva Spitz konnte nur noch abwinken. Es wird sicher irgendwann eine Aufarbeitung geben, aber dann ist es zu spät für uns, und für viele unserer Kollegen ist es jetzt schon zu spät. Dann stand sie mit der Bemerkung auf, dass sie die Würstchen aus der Küche holen wolle, die sie dort in einem Topf gerade für die Studenten erwärmt hatte. Und dann ist das Kapitel zu Ende. Und aus diesem Satz, damit will ich jetzt nicht dran aufhängen, oder die Autorin, Anna Sperg, jetzt daran aufhängen. Aber da zum Beispiel bei dem letzten Satz hätte ich mir einfach irgendwie gewünscht, dass das knackiger kommt. Da hätte stehen können, dann stand sie auf. Oder dann stand sie auf, um irgendwie was zu holen oder sowas. Das wäre so ein vielleicht ein etwas zugespitzterer Abschluss. Aber dass dieser lange Nachsatz, da es um Würstchen in dem Topf geht, das passiert öfter. Nicht nur in einzelnen Sätzen, sondern auch in Paragraphen. Ich hatte schon vorhin mit Figuren angedeutet, die aufscheinen, die da irgendwie da sind, wie das in einem Leben sicherlich auch ist bei einem Menschen, wenn man das so verfolgt. Da scheinen Personen auf und gehen wieder raus. Aber für so einen Roman, der kein Leben ist, so ein Text, hätte ich mir schon ein bisschen andere Sprache manchmal gewünscht. Es ist sehr detailliert. Ich möchte jetzt nicht sagen ethnologisch detailliert, ja, aber tatsächlich wirklich ein bisschen zu viel manchmal. Ich hatte an manchen Stellen, ich habe ja auch so reingelesen, bei den Dialogen das Gefühl, da muss ich dann immer denken, sprechen Menschen wirklich so? Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Dialoge mir ein bisschen zu schablonenhaft oder... Da werden sehr stark Positionen sozusagen dargestellt, ja, ohne dass man jetzt wirklich das Gefühl hat, dass da zwei Personen tatsächlich miteinander sprechen. Also, aber vielleicht ist mir das ja auch nur so aufgefallen, weil im Büro eben das so ein Roman ist, wo eben auch die Umgangssprache, was man vielleicht auch wieder nicht so als deutscher Leser nachvollziehen kann, weil das natürlich auch erstmal aus dem Niederländischen übersetzt werden musste. Aber das habe ich jedenfalls auch gelesen, dass eben spezifische Amsterdamer Akzente und Dialekte da eine sehr große Rolle spielen eigentlich. Die sind dann hier so ein bisschen übersetzt in deutsche Äquivalente, das ist eigentlich ganz gut gemacht von dem Übersetzer Gerd Busse, der auch ein sehr netter Mensch ist auf jeden Fall. Der hat mir nämlich auch noch Dinge zugeschickt, und das finde ich am Büro auf jeden Fall sehr interessant eigentlich, weil die einzelnen Charaktere doch auch alle eine unterschiedliche Sprache sprechen. Wie ist das in den Hoffnungsvollen? Sind die Charaktere auch schon dann, haben die ihre eigene Sprache? Sie fährt dann ja nach Russland, ist Sowjetunion? Nee. Also tatsächlich ist es so, dass sowas wie Soziolekte oder Dialekte konnte ich dann nicht groß feststellen. Es ist tatsächlich eine sehr durchgängig gleiche erzählte Sprache, was dann umso mehr auffällt, als wir eben nicht immer nur bei der Alex bleiben, sondern manchmal auch in andere Charaktere, ich hatte es kurz schon angedeutet, so hineinkommen in deren Köpfe. Kurz sind wir mal im Institutsdirektor drin, der dann eben die Außensicht auf Alex in einer Prüfung hat, mal in einer anderen Professorin, die Alex ein Stipendium ein bisschen vermiesen möchte und da aber auch ihre Gründe angibt. Das heißt, wir sehen so verschiedene Motivationen, verschiedene Nebenfiguren bisweilen, die bisher dann immer sehr schablonhaft waren, da kurzzeitig angehellt, gar nicht aufgehellt werden, aber die Sprache bleibt dort tatsächlich immer gleich. Und es ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, so eine Sprache, die sehr erklärend ist, die sehr rationell Positionen wiedergibt und sagt, weshalb man jetzt so handelt. Und dann denken auch Personen, jetzt bin ich aber hier wütend auf diese oder jene Situation. Und das fände ich toll, wenn wir alle immer so, so reflektiert denken und sprechen würden. Aber tatsächlich ist es im Roman ein bisschen betulich, ist jetzt ein böses Wort, aber so ein bisschen betulich heruntererzählt. Es gibt eine Szene, die ist so eine Art Höhepunkt, da wird sehr stark zusammenkondensiert. Und zwar ist das ein Symposium, also eine wissenschaftliche Veranstaltung, ein wissenschaftliches Treffen. Da ist die Alex gerade mit dem Studium fertig und es ist die erste größere wissenschaftliche Veranstaltung, die sie selbst mit ausrichtet. Das ist ein großes Ding. dann fühlt sie sich natürlich irgendwie schlecht und denkt, ich habe mich in den letzten Tagen aber auch schon so schlecht gefühlt, ich mache mal so einen Schwangerschaftstest auf der Toilette während dieses Symposiums. Und dann kommt natürlich heraus, in dieser Situation, in der sie schon unter Stress steht, ja, sie ist schwanger. Und dann kommt noch der Professor nach dem Symposium rein und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie hatten sich doch 1000 Mal beworben, hier ist jetzt endlich Ihr Stipendiumsbrief bekommen und Sie können nach dem Studium quasi erstmal anfangen mit der Promotion. Also sozusagen das waren wahrscheinlich die 10 Minuten des Lebens, in denen da für die Alex, die Protagonistin, alles passierte. Und das fand ich in der Situation dann schon fast ein bisschen zu viel. Ja? Also da merkte man, okay, da ist viel verdichtet worden in der Szene. Ja, okay. Wie sieht es denn eigentlich in dem Büro aus? Gibt es über die 30 Jahre, über die 5000 Seiten auch sozusagen zugespitzte Höhepunkte? Gibt es da irgendwie wissenschaftliche Tagungen oder andere Ereignisse, vielleicht auch Ereignisse aus der nichtwissenschaftlichen Welt, die aufs Büro dann irgendwann so einen Einfluss haben, wo man sich merkt, okay, dieser Teil 3, Teil 4 beispielsweise, da ist jetzt das der erzählerische Höhepunkt, vielleicht auch der sprachliche. Ja, die gibt es natürlich. Also es gibt da die Einflüsse aus der politischen Welt. Amsterdam ist ja da durchaus eine Stadt, wo viel passiert ist dann in den späten 70er und 80er Jahren. Also die Hausbesetzer und ja, auch in den 60er Jahren ist da schon einiges los. Also das sind große Straßenschlachten in Ende der 60er Jahre in Amsterdam. Aber an dieser an dieser Fassade des Büros können diese Revolten da nicht kratzen. Und Martin Koning steht diesen jungen Leuten da auch eher so ein bisschen skeptisch gegenüber. Der mag die nicht so richtig, die Hausbesetzer, was für mich natürlich ein bisschen lustig ist, weil ich gerne Punk aus Amsterdam gehört habe immer. Das ist aber überraschend, weil, also ich habe jetzt den Roman nur so kurz reingeschmökert, der Martin ist aber zu Anfang schon auch so ein bisschen alternativ, Linker, vielleicht nicht, aber so ein bisschen Rauszieher und du hast auch erwähnt, so ein bisschen Außenseiter und ja tatsächlich auch, zum Beispiel in der Ethnologie sagst du, eher so ein progressiver. Er ist ein konservativer Anarchist, würde ich sagen. Irgendwie, also, er ist auch ein Linker durchaus. Also da wird manchmal auch dann drüber gesprochen, dass er die Sozialpazifisten wählt. Das war so eine sozialistisch-pazifistische Partei, die in den Niederlanden nie sehr erfolgreich war. Die hatten immer nur so 3%. Und so hauptsächlich hat sie sich dadurch unterschieden, dass sie eben den Stalinismus so ein bisschen kritisch gesehen haben und sich deswegen von der klassischen Linken abgesondert hatten, weil sie da eben progressive Linke eben waren. Die sind aber nie sonderlich erfolgreich geworden. Deswegen wundert mich das auch manchmal, dass er dann, aber er hat eben, das ist eben seinen Charakter, seine Persönlichkeit, er reflektiert das dann auch in so einem Sinne, dass man dann ihm das trotzdem mag man ihn irgendwie noch. Also er geht mit Vorurteilen recht offen um, also es wird im Verlaufe des Romans eigentlich auch sehr stark reflektiert, so Vorurteile und Abgründe der niederländischen Gesellschaft, Vorurteile gegen Ausländer, also die Surinamer zum Beispiel, einzelne Migrationswellen und diese Vorurteile, die da eben auch in der akademischen Welt dann bestehen, die werden im Roman natürlich schon reflektiert. Und das ist ja, also der Roman war ja in den Niederlanden ein riesiger Hit, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und vielleicht ist es, also ist jetzt meine Frage so ein bisschen an dich, vielleicht ist dann der Martin eben auch so ein Repräsentant dieser ja, Büromentalität, die zwar irgendwie progressiv ist und jetzt tatsächlich auch mal, wie nannte sich die Partei, die nicht die progressive Linke, die Sozialpazifisten wählt, aber dann eine Aktion wie Revolte, Häuser besprayen, das ist einfach von der Praktik her, von der Aktionsform, da geht man nicht mehr mit. Linker. Ja, also ja genau, richtig. So viel Unordnung und Chaos mag er nicht, also obwohl er auch nicht übertrieben pedantisch ist, er kann eigentlich gut improvisieren und so, aber ja, also diesen Charakter, das ist ein irgendwie konservativer, er hat so anarchistische Teile auch in seiner Persönlichkeit irgendwie, denke ich. Aber das ist irgendwie ein bisschen eine widersprüchliche Persönlichkeit, glaube ich. Das macht sie ja wahrscheinlich auch interessant dann, ja. Das macht einen Teil der Spannung aus, auf jeden Fall. Also er ist auch ein großer Tierschützer und Umweltschützer, also er ist aber ein sehr scheuer Mensch, vielleicht ist dieser Charakterzug, also im Büro wimmelt es auch nur so von scheuen Wissenschaftlern, von schüchternen Akademikern eigentlich. Vielleicht ist das eine Erklärung für diesen Persönlichkeitstyp. Das sind also Linke eigentlich schon, aber die sind sehr scheu. Er traut sich, also das wird oft erzählt, also er möchte gerne auf eine Demo gehen, dann in den 70er, 80er Jahren gegen Atomkraft. Also weil das ist dann eine der großen Parteien, die ganz stark gegen Atomkraft sind. Aber er traut sich da nicht hin. Das sind ihm zu viele Menschen. Er mag die Menschen nicht. Er hasst die Menschen sozusagen. Für Ethnologen vielleicht ein kleines Betriebshindernis, ja. Ja, also das ist wirklich schwierig, weil er ja auch immer dann auf die Dörfer fahren muss und die Menschen interviewen. Also in gewisser Hinsicht ist da so ein Widerspruch in da seiner Berufung des Volkskundlers und dieser Charaktereigenschaft, dass er eben eigentlich viel zu scheu ist dafür. Also in seinem festen Umgebung, da gewöhnt er sich dann da langsam dran und wird eigentlich auch entwickelt sogar sehr gute soziale Fähigkeiten dann innerhalb des Instituts und auch auf den internationalen Kongressen. Dann merkt man richtig, wie er da so ein bisschen aus sich rauskommt und dann durchaus diese Fähigkeit sich anlernt, eben da Vorträge gut halten zu können und aus dieser scheuen Persönlichkeit herauszutreten. Und auch in sozialer Hinsicht im Institut, dann hat er schon beinahe so eine kleine gewerkschaftliche Funktion in den 80er Jahren, dass er sich sehr solidarisch einsetzt für seine Kollegen. Und so gesehen hat er schon soziale Fähigkeiten, aber also irgendwo macht er dann an einer bestimmten Stelle immer dicht. Er mag die Natur, sehr einsame Wanderungen und ja, auch so einen riesigen Freundeskreis hat er nicht. Das hat mich auch so gewundert. Er geht eigentlich kaum mal abends in die Kneipen, obwohl er eigentlich jeden Abend beinahe mit seiner Ehefrau Nicoline streiten muss, weil Nicoline ist wieder so ein ganz eigener Charakter, seine Ehefrau. Die lieben sich sehr, aber sie müssen immer streiten, weil Nicoline ist auch eine fortschrittliche Linke und sie hasst aber das Büro, sie hasst überhaupt die Tatsache, dass Martin da arbeiten muss. Und vor allem, dass er da eine Position inne hat, an die immer mehr Einfluss und Verantwortung gebunden ist. Das ist ein sehr interessanter Dauerkonflikt, aber wie gesagt, das ist ein humoristischer Roman. Es ist auch immer wieder ein Running Gag, den man eigentlich, also diese Konflikte, die tun einem dann nie so weh, wie sie Martin tun. Und ich hatte jetzt ja auch schon ganz kurz was aus den Hoffnungsvollen vorgelesen. Wie ist es denn mit der Sprache eben in dem Büro? Möchtest du da kurz noch was vorlesen oder wollen wir wieder ein bisschen Musik machen? Denn du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet, es ist ein bisschen fast ein Tagebuchcharakter so, ne? Also, dass man als Leser da es nicht monoton wahrnimmt, aber die Monotonie wahrnimmt, dieses oder diese wiederkehrende Regelmäßigkeit, diese Beständigkeit, dieses ewig Wiederkehrende des Alltäglichen. Bringt es jetzt was oder muss man dafür tatsächlich eigentlich 100 Seiten sozusagen wie im Flow runterlesen, um da so reinzukommen oder auch mal 600 am Stück? Nein, das muss man eigentlich nicht. Also man kommt relativ gut da rein, weil es auch in einer recht einfachen Sprache eigentlich geschrieben ist. Also darin ähnelt es eigentlich auch dem Roman von Anna Sperg. Das ist ja eigentlich auch durchaus eine sachliche Sprache eigentlich. Und gleichzeitig ist die Sprache aber also sehr sachlich, aber doch irgendwie auch nicht langweilig. Er beschreibt sehr gut Bilder insbesondere, finde ich. Also er hat einen guten Blick für Menschen, für andere Menschen und auch für die Natur zum Beispiel. Er beschreibt sehr schön das Wetter. Also eigentlich beschreibt er beinahe das Wetter jedes einzelnen Tages in Amsterdam von 1957 bis 1987. Und das muss man erstmal schaffen, weil das sich auch wiederholen könnte. Und wie gesagt, dieses Tagebuchartige, da könnte ich auch nochmal eine Stelle. Aber vielleicht da nochmal eingehakt, vielleicht sehen wir da tatsächlich bei so einer Prosa, bei so einem Textverständnis, das ethnologisch ist, ja, sehr stark beschreibend, sehr stark auf Details achtend, ja. Denn Anna Sperg ist Ethnologin und Voskoil auch, oder zumindest hat er lange in der Ethnologie gearbeitet, das macht einen ja dann irgendwann zum Ethnologen. Und da scheint es tatsächlich dann eben so zu sein, dass man das nicht ablegt vielleicht und natürlich auch sehr schön finden kann, eine sehr detaillierte Beschreibung auch von wiederkehrenden Sachen, auch von sozusagen alltäglichen Dingen, sehr genauen Blick, wie du es beschrieben hast, für Kleinigkeiten oder für etwas, was die anderen Leute einfach so hinnehmen, wie mal das Wetter draußen. Ja, ja, beide sind ja durchaus so Personen, die quasi dann so eine teilnehmende Beobachtung, sie sind halt Teil von sowas, aber beobachten ganz gerne. Das bemerkt man auf jeden Fall an Martin. Er guckt viel und beschreibt, was er sieht. Und er schreibt, wie gesagt, Tagebuch. Ich glaube, dass das auch so etwas ist, was vielleicht einen darin trainiert, Dinge zu beobachten, sich selber auch zu beobachten. Das ist natürlich auch so ein Punkt an Martin. Er beobachtet Menschen, er beobachtet aber auch sich selber sehr intensiv. Und auch seine Gefühle werden sehr detailliert und sehr offen geschildert eigentlich. Vielleicht kann ich ja nochmal eine Stelle, also er hat nicht so viele Freunde, aber einer seiner besten Freunde ist Franz Fehn. Das ist so ein junger Mann, der im Jahre 1958, also ganz zu Beginn dieses Büro-Romans, da auch kurz im Institut, im Büro arbeitet, der dann aber psychische Probleme bekommt und der aber mit Martin ziemlich viel gemeinsam hat. Also beide sind ähnliche Persönlichkeiten, ähnliche Typen und die freunden sich dann auf Dauer an. Also am Anfang ist das nur so, dass Martin dann mit Nicoline zusammen den Franz da in der Psychiatrie besucht und das wird daraus entwickelt sich dann aber eine richtige tiefer gehende Freundschaft, vielleicht auch weil beide Martin und auch dieser Franz Fehn haben eigentlich so künstlerische, literarische Interessen, die eigentlich ihre wissenschaftlichen Interessen überfliegen. Also die viel, also sie haben, sind eigentlich ganz andere Typen, als so da in der Wissenschaft vielleicht gefordert wird. Ja, da könnte ich noch so ein Stück, wo die beiden sich darüber unterhalten, wie sie beide Tagebuch führen. Ja, das ist eine Stelle, wo Martin, das ist eigentlich jetzt schon in diesem neuesten Romanband, im Band 6, wo Martin Franz Fehn besucht und da können wir einfach mal so ein Gespräch über das Tagebuchschreiben herausgreifen. Da geht es um Weihnachten. Da fragt Franz, Martin fragt, wie war denn die Weihnachtsfeier bei deinem Bruder? Franz erschrak. Oh, er zögerte. Das war eigentlich ein Chaos. Er lächelte entschuldigend. Und warum war es ein Chaos? Weil nur gesoffen wurde. In seiner Stimme lag Entrüstung. Zu acht haben wir 36 Dosen Bier, 8 Flaschen Wein und 2 Liter Geneva getrunken und fast ohne was zu essen. Du kannst es dir also ausmalen. Zuletzt lagen alle sturzbesoffen am Boden. Ja, fragte Nicoline verwundert. Ehre sei Gott und dem Menschen Frieden, sagte Martin. Schreibst du sowas eigentlich auch auf? Fragte Martin und zog an seiner Pfeife. Ja, das ist schon meine Absicht. Er sah rasch zu Nicoline hinüber. Du meinst, dass du es noch machen willst? Nein, ich habe es schon aufgeschrieben, sonst komme ich ja überhaupt nicht mehr nach. Man kommt schon so fast nicht mehr hinterher. In seiner Stimme lag erneut Empörung, als würde er es den Menschen verübeln, dass sie ihm dies auch noch aufhalsten. Wie machst du das genau? Fragte Martin neugierig. Ja, wie mache ich das? Er kicherte und sah Nicoline an. Du hast etwas erlebt. Martin nahm die Flasche und füllte die Gläser noch einmal. Du kommst nach Hause und was dann? Dann schreibe ich sofort alles, woran ich mich erinnere, auf Karteikarten. Ja, das könnte ich nicht. Wie machst du das denn? Er sah Martin unsicher an, als hätte er ihn bei einem Fehler ertappt. Ich muss erst Distanz haben, sonst hat man keinen Überblick. Dann kann man gleich alles aufschreiben. Ich dachte, dass du auch alles aufschreiben würdest. Ich schreibe fast nichts auf. Zurzeit überhaupt nichts mehr. Ich schreibe nur auf, was mich stark beschäftigt und das auch noch widerwillig. Ja, das ist bei mir natürlich auch so, sagte Franz vage. Ich muss immer erst etwas trinken. Martin sah ihn ungläubig an. Auch wenn du schon getrunken hast? Ja, er sah rasch zu Nicoline. Nicoline lachte. Wie viel trinkst du dann noch? Einen halben Liter? Geneva? Ja, Geneva. Aber ich bin meistens auch schon bis gegen vier beschäftigt. Es klang wie eine Entschuldigung. Was für ein Leben. Und dann? Dann arbeite ich die Notizen am nächsten Tag aus. Mit so einer Weihnachtsfeier bin ich schon ein paar Tage lang beschäftigt. Das darf also nicht allzu oft passieren. Dazu hätte ich niemals die Geduld. Ich habe einmal ausgerechnet, dass ich 2 Drittel meiner Zeit mit dem Verarbeiten meiner Eindrücke verbringe. Dafür hätte ich überhaupt keine Zeit. Nein, ich verstehe auch nicht, wie du so ein Leben durchhältst. Das scheint mir unmenschlich zu sein. Ich halte es durch, Martin lachte. Ja, das ist jetzt natürlich etwas schwierig, dieser Vortrag. Man merkt das schon, dass das Büro ein sehr dialogreicher Roman ist. Also Das ist auf jeden Fall eine große Stärke des Büros, auch die Dialoge. Wie gesagt, vielleicht auch im Niederländischen noch mehr sogar, weil da diese Soziolekte eben die Dialekte nochmal vielleicht weiter eine größere Freude dann für den Leser sind, der die wiedererkennt. Aber ja, wie gesagt, auch diese Beobachtungen, ich meine, in diesem Abschnitt war es vielleicht jetzt auch so ein bisschen diese Running Gags wie der ständige Alkoholismus der Protagonisten. Das ist in einem humoristischen Roman natürlich immer so ein Ding. Also ich habe mich, vorhin hatten wir kurz gesprochen, da war mir in Schwimmen zwei Vögel, At Swim Two Birds von Flann O'Brien als Studentenroman eingefallen. Das ist natürlich auch dann so ein Romane über Studenten, wo eben immer getrunken wird und so. Und ich fand es jetzt beim, ich habe die Stelle jetzt von dir zum ersten Mal gehört, ich fand es sehr ironisch, dass ein Mensch, der in einem ethnologischen Institut arbeitet, offen sagt, nee, also zum Aufschreiben von Dingen auf Karteikarten, das ist eigentlich gar nicht meins. Ja? Was ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für das ethnologische Arbeiten, zumindest bis in die 1990er Jahre hinein war, ja, dass man sich alles, was man so erlebt hat, gesehen hat, möglichst zeitnah, um eben nicht, sag ich mal, die Selbstreflexion kommt natürlich später, aber möglichst zeitnah dann eben auf so Karteikarten oder einige haben sich auf Manschettenknöpfe oder sonst wo geschrieben im 19. Jahrhundert, dass man wirklich alles aufschreibt, ja, und katalogisiert. Und wenn jetzt einer der Protagonisten eben sagt, oh nee, da habe ich überhaupt keine Zeit und keine Geduld zu, ja, dann ist es für mich natürlich auch schon so ein ironischer Hieb irgendwie dahingehend, wie partiell fehl dieser Martin eigentlich an diesem Platz ist. Er ist in einem Büro gut aufgehoben, aber ich habe das Gefühl, das könnte auch irgendein anderes Büro sein, auch von Hate Dagebladet oder so, ja, in der Zeitung oder von irgendeinem Büro. Ja, auf jeden Fall. Also das kann man, also er ist ein sehr irgendwie überzeugender Wissenschaftler, aber er hat einen sehr undogmatischen Ansatz, und was das Karteikarten-Ding anbetrifft, er ist ein klassischer Tagebuchschreiber, er braucht da so ein Tagebuch, ein schönes, geheftetes, und zu diesem Zeitpunkt, das ist ja der Band 6, da ist er natürlich auch schon beruflich ziemlich doch eingespannt. Das ist jetzt eine Besonderheit, das spielt in den frühen Bänden noch eine große Rolle. Da merkt man, er hat schon noch mehr Zeit, muss nicht so viel dann in der Freizeit auch noch ans Büro denken. Das ist auch ein Dauerkonflikt zwischen Martin und seiner Frau Nicoline, dass die Arbeit ihn dann auch langsam immer mehr auffrisst eigentlich, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Wie gesagt, ich glaube, er wäre eigentlich lieber Schriftsteller geworden, und das ist eigentlich auch sowas, was eben in Wirklichkeit war das auch so, dass Jeje Voskuil eben 1963 hatte der schon einen Roman, wie gesagt, hatte ich das schon, habe ich glaube ich schon ich gesagt. Ich glaube noch nicht, dass er vorher schon was geschrieben hat. Ja, er hat genau 1963 schon einen Roman veröffentlicht, nämlich den Roman Beinader Inzin oder wie auch immer sich das ausspricht. Ebenfalls ein sehr dicker Roman mit 1200 Seiten, den er 1963, also eigentlich schon zu einer Zeit, wo auch der tatsächliche Voskuil schon 5 Jahre im Büro gearbeitet hat, da hat er eben diesen Roman veröffentlicht, der wurde aber kein großer Erfolg, der wurde erst sehr viel später ein Erfolg. In den 90er Jahren wurde der nämlich dann verfilmt und wurde ein großer Erfolg, aber daraus geht vielleicht so ein bisschen hervor, Voskuil ist eigentlich ein gescheiterter Wissenschaftler, also irgendwie geht es im Büro auch um das Scheitern, aber diese Bürotätigkeit, den Alltag, das hält er da durch bis zum Ende. So gewissenhaft ist er. Und vielleicht bevor wir aufs Thema Scheitern nochmal eingehen, also sind es denn tatsächlich, wenn wir die in Dialog bringen wollen, diese Romane, sind es Dokumente des Scheiterns? Wollen wir da nochmal ein bisschen Musik spielen? Genau, wir spielen nochmal ein Stück Musik von den Tall Dwarfs, ein Lied namens Nothing's Going to Happen. Das habe ich auch so ein bisschen rausgesucht. Nichts geschieht, nothing's going to happen. Das passt auf jeden Fall zum Büro, dachte ich mir. Say one word for anything but what they've learned. from all the young coats. Race horses laugh so hopeful. Stiff bricks in the general direction. I'm anywhere but home. Nothing's gonna happen. Maybe all the children in small rooms will fall silent at a wall, a window, and forget to breathe for just 1 minute because of some beauty that has not been altered, damned, or pointed out by the clumsy dark oafs who train them. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Then again, all the time, every minute, never ending, unrelenting, all around us, without pausing, endless, endless, all pervading, moving motion, this way, that way, that way, our way, tick tock, free fall, love, love, kiss, kiss, make, do, be, is, was, I, me, be, see, be, e, f, g, h, I think nothing's gonna happen. Children in small rooms will go silent in a wall or window and begin to breathe for just 1 minute because of some beauty that has not been altered, damned, or pointed out. That a clumsy dog won't train them. Bisschen was passiert jetzt doch noch hier, obwohl der Song was anderes angekündigt hat. Wir gucken nämlich nochmal, warum wir eigentlich diese beiden Romane jetzt heute in einer Sendung so zusammengebracht haben und ob wir sie überhaupt zusammenbringen können oder ob wir sie einfach nur so nebeneinander stellen. Wir hatten es ja schon, oder ich hatte es gerade schon vor dem Lied gesagt, es geht so ein bisschen ums Scheitern. So würde ich jedenfalls die Hoffnungsvollen ein bisschen lesen. Ich lese es als ein Dokument des Scheiterns auf mehreren Ebenen. Einmal auf der persönlichen Ebene, weil die Protagonistin Alex ihren Traum, und der Traum ist Einstieg in die Ethnologie als Wissenschaft, damit leben, davon leben, ein erfülltes Leben damit zu haben, diesen Traum kann sie persönlich nicht umsetzen. Es ist auch ein Scheitern, ein systemisches Scheitern des Systems Universität oder Wissenschaft, zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften, denn es wird klar, dass die Alex eigentlich durch und durch Ethnologin ist. Sie entscheidet sich ja relativ zu Anfang des Romans gegen Informatikstudium und ist dann von der Persönlichkeit her und von dem, was sie macht, eindeutig nicht nur dafür geeignet, sondern brennt dafür, wie man so schön sagt, das zu tun. Das heißt, da verliert auch dieser Wissenschaftsbetrieb an ihr etwas. Da scheitert also das System an sich selbst. Und auf einer dritten und letzten Ebene, würde ich sagen, ist es auch ein Dokument des Scheiterns der Imagination von einem Ausweg. Das waren jetzt sehr viele Substantive hintereinander. Also kurz gesagt, dieser Roman, wenn man ihn liest, macht einen traurig, nicht so sehr wütend. Es ist kein Pamphlet, es ist kein aufrüttelnder Roman, aber er macht einen traurig, weil gar keine Alternativen entwickelt werden. In dem Roman, Die Hoffnungsvollen von Anna Sperg, bekommt die Protagonistin Alex dann eben ein Kind. Wir hatten ja kurz erwähnt, sie ist dann schwanger. Das Kind bekommt sie auch, lebt auch mit dem Lebenspartner und dem Vater des Kindes dann zusammen. Da klappt also trotz der starken beruflichen Belastungen auf beiden Elternseiten das eigentlich ganz gut. Und dann ist es immer so im Laufe des Buches, gerade im letzten Drittel, wenn es darum geht, ja, kommt sie denn nach der Promotion irgendwann mal zu einem Job? Kann sie dann mal irgendwo an einem Ort bleiben? In Leipzig, dem, was dort Linden heißt, ja, was auch beide dann, die beiden Eltern als Heimatort angenommen haben. Oder vielleicht in Halle oder so, wo dann der Sven, der Vater herkommt. Also geht da irgendwie was? Und da wird dieser Dualismus, dieser Widerspruch aufgemacht. Da gibt es nur auf der einen Seite Universität, die Einzelgänger und Durchbeißer, und das sage ich bewusst in der männlichen Form nur, fördert. Und dann gibt es auf der anderen Seite Familie. Und das ist oftmals, bleibt das in Anführungszeichen an Frauen hängen, an den Müttern, die das irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Und im Roman ist es dann auch so, zum Schluss entscheidet sich Alex für die Familie, für ihr Kind, muss man tatsächlich sagen. Das ist dann tatsächlich auch wieder sehr schön gemacht. Ich hatte vorhin so ein bisschen Bedenken oder ja, Bauchschmerzen an der Sprache manchmal angemerkt. Aber das ist ein sehr schönes Motiv, das sich so nach und nach entwickelt, diese Blickachsen und dieses Hin- und Wegwenden. Sie ist dann auf Konferenzen und sie sucht immer wieder ihre Tochter und man merkt, dass ihr Blick, also metaphorisch betrachtet, also in dem Roman ganz klar und dann aber natürlich auch metaphorisch gelesen, wendet sich immer mehr ab von der sogenannten Karriere und überhaupt von Wissenschaft und von diesem ganzen Gedöns dort und wendet sich immer stärker der Tochter zu. Und zum Schluss entscheidet sich dafür. Sie wendet sich, das ist vielleicht auch dann ein bisschen vorgegriffen, so in dem letzten Kapitel, wendet sie sich der Tochter zu. Und das ist aber natürlich dann kein Scheitern, aber schon ein Scheitern in dem Sinne, dass sie die beiden Sachen nicht unter einen Hut bringen kann und dass da keine irgendwie eine Alternative oder eine Variante gezeigt wird innerhalb des Buches, wie es denn anders gehen könnte, wie wir uns das vorstellen könnten als Leser, Leserin, wie wir, selbst wenn wir nicht in der Wissenschaft sind oder da rein wollen, wie wir das diesen Menschen möglich machen könnten. Ja, und das ist vielleicht so ein bisschen, wo jetzt Arbeit, Anspruch an Arbeit, kapitalistische Arbeit, die hier, also die Sozial- und Geisteswissenschaften sind hier sehr stark kapitalistisch geprägt in dem Roman, wie die aufgezeigt werden, wie sie problematisch sind, wie es da einfach knirscht und knackt und Menschen auch dann zermalmt, die sich versuchen, da irgendwie drin zu positionieren und noch anderes unter einen Hut zu bringen, als nur diese verdammte Arbeit, die einen so fertig macht. Und da scheint ja, also da würde ich jetzt sagen, sind die Hoffnungsvollen zum Schluss diejenigen, die ein bisschen gescheitert sind. Und das ist auch von der Autorin Anna Sperk so angedacht, natürlich, dass der Roman dieses Gefühl vermittelt. Und ja, wie ist es denn eigentlich bei Voskoil? Wie ist denn da? Ist es auch ein Scheitern an Ansprüchen, ein Scheitern an der Organisation, Büro? Hm. Oder geht es da gar nicht so sehr um Scheitern? Ja, also für Martin ist das ja eigentlich eine irgendwie Erfolgsgeschichte. Er macht alles richtig und nur, dass es eben eigentlich nicht sein Ding ist, was er da macht. Und das ist eigentlich auch was durchaus so einer Veränderung unterzogen ist. Also auch in den 60er, 70er Jahren sind eigentlich die Einstellungsbedingungen für neue Leute sehr liberal. Das ist, wie gesagt, noch so ein sozialdemokratisches Wohlfühlort. Sozialdemokratischer Wohlfühlort, dieses Institut, also die Einstellungsgespräche verlaufen sehr undogmatisch, also die Leute kommen halt an und wissen nicht so recht, ob sie da arbeiten wollen, teilweise möchten sie auch keine schriftlichen Bewerbungen schicken, also das ist natürlich auch durch heutzutage mit so unvorstellbar, ja, gewissen, für jeden Job fast. Humor geschildert und natürlich auch sehr zugespitzt, also wenn man einen humoristischen Roman schreibt, dann darf man das natürlich, aber kann natürlich auch sein, das ist natürlich ein Körnchen Wahrheit, wird vielleicht auch drin enthalten sein. Dennoch ist natürlich so auch ein Scheitern ist darin, weil Martin will das eigentlich gar nicht. Er möchte gar nicht diese Karriere im Wissenschaftsbetrieb. Und gleichzeitig zur Martins Entwicklung wird auch die Entwicklung seiner Kolleginnen und Kollegen. Und da ist eigentlich doch eher das auch auf dieses Scheitern halt das. Da merkt man auch, dass die Bedingungen für Männer vielleicht in diesem Bereich doch irgendwie leichter sind, dass da so Netzwerke gibt oder so in diesem Wissenschaftsbetrieb und dass dann vielleicht doch wieder eine Gemeinsamkeit, also auch, das ist im Roman natürlich auch ganz krass, das Gegensatz von Nicolin, seiner Ehefrau, zu ihm. Also Nicolin bleibt eigentlich über den ganzen Verlauf der 30 Jahre Hausfrau. Und das wird auch so ein bisschen, sie wird auch zugespitzt, so ein bisschen eigentlich als, ja, sie bleibt sehr blass eigentlich. Also und auch ein bisschen, es wirkt beinahe schon so ein bisschen böse. Also wenn sie dann auftaucht, dann ist sie die böse Furie. Also das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein was ich frage mich, manche haben mich gefragt, so ein bisschen, wie Frauen das Büro lesen. Also ich hatte neulich hier Niederländerinnen zu Gast bei Radio Plau im Aktuell und die fanden auch das Büro gut als Roman und also ins Detail ging es dann auch nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellt, ob Frauen das auch so liebenswert finden, die Geschlechterrollen. Also ich meine, die sind aber auch wieder so klar überzeichnet vielleicht, ja. Überzeichnet, dass man auch schon wieder denkt, okay, Voskoll, der denkt vermutlich nicht selber so. Er überzeichnet das so, diese Hausfrau-Rolle, Rolle der Hausfrau, die halt, weil Nicolin und Martin, die haben ja beide eigentlich literarische Interessen. Also Nicolin liest auch Kafka und so, aber im Roman wird sie eigentlich die ganze Zeit dann doch als die jenige beschrieben, die zu Hause ist und eifersüchtig ist auf das Büro. Gleichzeitig aber auch ihr Mann, der mehr und mehr Karriere macht, dann den Rücken frei hält. Also diese typische Situation, ja, dass so der Mann sich immer mehr in die Karriere stürzt, weil er zu Hause, in Anführungszeichen, da das gemanagt bekommt. Von Butterbrote packen vielleicht bis hin zu Lampen säubern oder so. Ja, und das ist natürlich eine Reproduktionsarbeit, die die Frau immer leistet, die aber unsichtbar bleibt und offensichtlich auch in dem Roman, also von der Romanstimme, von dem Martin dann nicht wahrgenommen wird. Ne? Ja, das ist so ein Problem, was da auf jeden Fall ausgeblendet wird. So ein bisschen, es wird so überspitzt dargestellt. Also ja, man merkt nur, dass die etwas jüngeren Büroangestellten, halt die weiblichen Nachwuchswissenschaftlerinnen, es doch auch sehr schwer haben in dem Bereich. Also da kommen dann in den 70er Jahren auch, also das war so im Anfang, Direktor Bertha, das war eigentlich ein schwuler Direktor dieses Büros und der hat grundsätzlich keine Frauen eingestellt im Büro. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Haltung. Und in den 60er, 70er Jahren, dann muss Martin aber langsam wächst in diese Aufgabe herein, den Nachwuchs einzustellen. Dann werden doch auch viele Wissenschaftlerinnen und Studentinnen dann übernommen und eingestellt und ja, man merkt aber, dass die doch sehr schwer haben, da in diese Verantwortungspositionen hineinzuwachsen. Also ist ganz interessant, weil ganz in den 50er Jahren, da gibt es schon auch einige Frauen, ganz faszinierende Figuren. Katja Carter zum Beispiel, das ist so eine sehr weit in der Hierarchie oben stehende Wissenschaftlerin, die allerdings auch einen ganz undogmatischen Stil hat und Martin eigentlich ganz ähnlich ist. Also das ist eigentlich ja nicht so eine Karrierefrau, da fragt man sich, wie ist die nun da reingekommen? Aber das ist eben auch wieder ein humoristischer Roman, wo das eben so als etwas ganz Amüsantes dann hingenommen wird. Aber die tatsächlichen sozialen Rollenbilder, die werden sehr gut und detailliert geschildert. Aber ja, ich meine, wie soll er die auch? Er schildert eben diese sozialen Abgründe, die es eben auch in den Niederlanden ja bekanntlich auch gibt. Gegeben hat. Aber vielleicht das Scheitern ist ja aber dann auf einer anderen Ebene gelagert. Ne? Also hier scheitert Martin auch mit seinen Wünschen und Ansprüchen als Schriftsteller, als vielleicht so freier Geist irgendwie, bleibt aber immer in Lohn und Arbeit und sozusagen das ist gar kein Problemfeld für ihn. Ja? Ja, während das wäre vielleicht sogar spannend, dann könnte man sich vorstellen, was wäre passiert, wenn der Autor und damit vielleicht auch der Roman dann nochmal 10 oder 15 Jahre länger dabei gewesen wäre, ja, in die 1990er Jahre hinein. Und bei den Hoffnungsvollen ist es ja eben das Scheitern, da wird die Illusion oder diese Vision, das ist das richtige Wort, die Vision, die man von der Zukunft hat, was man erreichen möchte, wird stark mit dem Job verknüpft. Und da ist es ein riesiges Problem, dass dieser Job, diese Arbeit sich nie materialisiert. Da kommt man nicht rein, das heißt, da kann man nicht das machen, was man möchte. Hm. Während es im Büro so zu sein scheint, ist vielleicht als Frage an dich zurückgeworfen, da möchte man ganz viel machen, aber man hat halt immer diese Arbeit am Fuß sozusagen. Ja, das verbindet sich aber nicht, also Vision, die man hat mit der Arbeit, die man macht. Also da ist das ein bisschen auseinanderdividiert, während es bei den Hoffnungsvollen, da ist die Wissenschaft, das ist das, was man machen möchte, ist aber auch gleichzeitig die Arbeit, die man nie bekommt. Ja, genau. Also ich meine, das Büro, der jetzige Band, der endet natürlich jetzt 1987 und so gesehen hat diese neoliberalen Einflüsse in den 90er Jahren waren ja dann nochmal ein paar Zwangs Schrauben. Ja, da wurde noch ein bisschen weiter gedreht an der Schreckschraube. Dran, genau. Ja, da wurde noch dran gedreht, auf jeden Fall. Das ist natürlich einer der Punkte da. Ich weiß nicht, wie diese soziale Gerechtigkeit in der niederländischen Gesellschaft, wie groß die Unterschiede da sind. In den Niederlanden waren, glaube ich, immer so abwechselnd so CDU-artige Regierungen, sozialdemokratische, immer so ein bisschen zeitversetzt. Das wird im Büro auch so am Rande schon irgendwie geschildert. Ende der 70er Jahre beginnt das dann schon auch so ein bisschen, dass so diese neuen Ideen eben da, dass so der Neoliberalismus so um die Ecke schaut. Und spannend ist es ja vielleicht auch, dass das nicht nur eine politisch von außen kommende Sache ist. Also ob das jetzt irgendwelche politischen Entscheidungen sind, die scheinen ja in den 80ern dann mit Stechuhr und so weiter im Büro anzukommen und Schrecken zu verbreiten. Mhm. Aber bei den Hoffnungsvollen haben die Protagonisten und zumindest die Alex das ja internalisiert, dass eigentlich das Leben, was sie möchten, zumindest wenn man Wissenschaft drin ist, dann ist das die Wissenschaft sozusagen. Also so eine Einstellung wie Martin hat irgendwie, ach, den Kram, den ich hier machen muss, selbst wenn er Wissenschaft heißt, den muss ich jetzt so runterarbeiten. Ja, der ist da gar nicht anzufinden. Auch nicht in der, bei den sozusagen in Anführungszeichen übrig gebliebenen NDR-Wissenschaftlern und Forschern, die haben eine andere Auffassung, sind aber auch voll und ganz Wissenschaftler. Ja, also dieses Herausnehmen, das ist da gar nicht da. Da hat man das schon internalisiert, dass ja nicht nur das Fortkommen, Karriere, das spielt ja gar nicht so eine große Rolle, sondern wirklich die Erfüllung, die man so ein bisschen sucht, die hängt stark am Job. Und da finde ich, ist es sehr spannend, dass es eigentlich im Büro, also in dem Roman, das Büro, offensichtlich nicht so ist, dass dieser ständige Job, wo man ständig hin muss, eigentlich so ein Bremsklotz ist für die Eigenverwirklichung. Ja, die haben eine größere Sicherheit auf jeden Fall, die sich aus diesen doch eher viel sichereren Arbeitsverhältnissen eben ergibt. Und natürlich die Unsicherheit guckt auch so ein bisschen um die Ecke, halt mit den Einsparungen dann Ende der 80er Jahre. Und aber ja, diese Sicherheit, die ist einfach so groß, dass die das gar nicht, noch nicht so internalisiert, noch nicht so verinnerlicht haben, diesen Zwang, auch diesen Ansprüchen genügen zu müssen, obwohl das auch bei den Jüngeren dann irgendwie so ein bisschen beginnt, habe ich das Gefühl. Also Martin ist da vielleicht noch eine andere Generation, der ist da irgendwie so reingewachsen. Ich weiß nicht, ob sowas natürlich ist, so Generations Konflikte und Ablösungen. Das ist darin auch schon im Büro, wird das geschildert, dass zu dieser älteren Generation, der Vorkriegsgeneration, zu der dieser Direktor Bertha noch gehört hat, dass da dann auch so eine starke Ablösungskonflikt gibt dann. Und nur, dass Martin da trotzdem nicht so kämpfen muss. Also irgendwann muss Bertha dann eben in Rente und dann, ich weiß nicht, woran das liegt, dass heute vielleicht diese Konflikte, diese Generationsablösungen. Ich weiß nicht, ob es, also es gibt, der Generation da sind wir jetzt, glaube ich, irgendwie im Spekulativen, ich weiß es auch nicht. Ich denke, natürlich gibt es immer so Generationenkonflikte, gerade auch in der Wissenschaft, die ja immer wieder von sozusagen einer gelehrten Meinung, die vorherrscht, in einer Generation beherrscht wird. Also Lehrstühle werden da vergeben mit gewissen an gewisse Theoretiker, die Theorie A bevorzugen. Dann gibt es irgendwann Diskussionen und dann kommt vielleicht eher in 20, 30 Jahren, wenn diese Lehrstühle mal wieder frei werden oder diese Institutsposten neu besetzt werden, dann jemand, der eher sich dagegen stellt. Also hier im Roman Die Hoffnungsvollen war es ja dann eben der Professor der postmoderne Ethnologie, so einen postmodernen Blick drauf wirft und auch den Job dann bekommt. Also sozusagen, dass da immer wieder so Umkehrungen, Umwälzungen, Revolutionen quasi stattfinden auf kleinem Gebiet. Aber ich glaube, ganz stark sind diese beiden Romane oder diese verschiedenen Romane, das Büro, die ja diesen Romanzyklus dann ergeben und das Erstlingswerk von Anna Sperg in der Beziehung eben Wissenschaft als Arbeit, als Arbeitsplatz und damit die ja, das sich verorten und eben auch ja tatsächlich die Verzweiflung an den Verhältnissen. Und die sind in den Niederlanden in den 1950er bis 80er Jahren ganz anders gelagert und verzweifelt, vielleicht, weil man sich nicht selbst verwirklichen kann, trotz des Jobs. Und in den 1990ern bis 2000ern in der BRD, was Anna Sperg eben schildert, ist es das Problem, dass man sich irgendwie nur noch über diesen Job erstmal verorten kann. Dann kommt später die Option Familie für einige dazu und dann kann man das nicht verbinden, sondern muss ich entscheiden und möchte das eigentlich nicht. Man möchte sich nicht entscheiden, man möchte beides verbinden oder sogar noch mehr verbinden, noch anderes machen. Und da kommt dann eben das Scheitern dann doch wieder, wie du schon sagtest, lugt um die Ecke und da gibt es keinen drinnen mehr. Ja, das wird im Büro auch so ein bisschen ausgeblendet. Also Martin und Nicolin haben keine Kinder irgendwie und auch in dem näheren Umfeld. Also das sind alles so Persönlichkeiten, die keine Kinder haben und sind, die wollen eigentlich alle Schriftsteller werden, glaube ich, Franz und Martin und alles andere wird ausgeblendet. Das kann man sich natürlich leisten, wenn man da einen humoristischen Roman schreibt, aber ja. Also würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal einen Zacken Musik oder so. Genau. Ansonsten kann man, glaube ich, gut sagen, dass die beiden Romane, wenn man einen sehr, sehr langen Urlaub nochmal plant, dann hat man 6 Bände von Das Büro, 7. Wie viele gibt es inzwischen? 6 im Verbrecherverlag sind die bisherigen 6 alle erschienen. Also Band 1 war schon vorher im Hansa Verlag erschienen, aber ist jetzt nochmal im Verbrecher Verlag erschienen, also ein sehr verdienstvoller Verlag. Dieses, weil in Deutschland verkauft sich das, glaube ich, auch noch nicht so gut wie in den Niederlanden. Und die haben ja auch noch die Erich Mühsam Gesamtausgabe am Wickel dort im Verbrecher Verlag. Das heißt, wenn man jetzt das Büro einmal komplett durchkauft, haben sie ein bisschen mehr Geld, um nochmal die Mühsam-Briefe editorisch weiterzuführen, aufzulegen. Möglicherweise, ja. Und wenn man die 6000 Seiten dann durch hat, kann man nochmal die, ich habe gerade nochmal geguckt, knapp 550 Seiten, die dann, also die, das Büro endet ja 1987, hast du gesagt, zeitlich. Mhm. Und dann kann man nochmal die 1990er Jahre und 2000er Jahre in einem anderen Land mit Die Hoffnungsvollen von Anna Sperk vervollständigen, das im Mitteldeutschen Verlag erschienen ist. Das nochmal quasi die letzten Angaben zu den Romanen und vielleicht nochmal Musik, oder? Genau, wir spielen noch ein bisschen Musik jetzt. Komm à la Radio. Ce sera tout à fait. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. C'est la radio, tout juste un peu de bruit pour combler le silence, tout juste un peu de bruit et rien de plus, tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait commence à se savoir. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Das war Brigitte Fontaine und das Art Ensemble of Chicago mit dem Lied Comme à la Radio. Und ja, wir spielen jetzt einfach noch ein bisschen Musik. Die beiden Romane haben wir jetzt sehr geduldig abgehandelt, so langsam. Auf jeden Fall kann ich euch das Büro sehr empfehlen. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, sich da an ein so dickes Werk heranzutrauen mit 5000 Seiten, ist vielleicht was für lange Winterabende dann. Ich spiele jetzt nochmal ein Lied, Ich liebte alle. Musik. Ich sagte alles, ich hab es vertrieben. Ein armer Mensch sollte dort dafür kriegen. Ich hörte alles, ich wurde verhaftet. Ein armer Mensch hat mich dort nicht vertraten. Ich wusste alles, ich wurde erschossen. Ein armer Mensch hat niemals Liebe genossen. Moralische Entrüstung aus den 80er Jahren von Kassette im Original. Das Lied Ich liebte alle. Und wir machen jetzt aber einen kleinen Sprung in die Gegenwart und zu einem Konzert, das am 17. September in Leipzig stattfinden wird, nämlich in der NATO, wird da Jessica Moss spielen, die eigentlich auf dem Label Constellation Records, einem kanadischen Label, ihre Sachen veröffentlicht. Und das ist sehr schöne, ruhige Musik. Die Jessica Moss ist auch bekannt von der Gruppe Silver Mount Zion so ein bisschen. Und ihr hört jetzt das Lied Entire Populations. Thank you.

Ja, Lieder zur Arbeit, Lieder mit den Umständen, kommst du mit in den Alltag, ist das Lied jetzt. Das ist von der Gruppe Jetzt, die sich in den 80er Jahren irgendwann in Ostwestfalen formiert hatte. Das sind eigentlich auch recht bekannte Leute dabei von den Sternen und Blumenfeld. Also Leute, die später mal nach Hamburg gegangen sind und ja, das ist jetzt so eine retrospektive Ausgabe dieser Frühwerke herausgekommen vor kurzem. Sehr empfehlenswert. Und wir bleiben aber beim Thema Arbeit. Von derselben Gruppe gibt es nämlich doch das schöne Lied Acht Stunden sind kein Tag. Das hören wir jetzt. Läuft. Tut dir einen Gefallen, weil dir fällt nichts Besseres ein. Schlechte Nachrichten klingen vertraut, nicht mehr weh. Ein alter Freund fällt dir ein. Schöne Worte, geschickte Hand, brachten dir ziemlich weit. Dagegen wirkt dein Leben wie ein Trost, was nur weil du etwas weißt. Das Licht, dass du weißt, wie du es ändern kannst. Wie du es ändern kannst. Acht Stunden sind kein Tag. Acht Stunden, doch danach bist du immer müde. Denn acht Stunden sind ein Tag. Und wenn irgendwas passiert, du bist nicht dabei gewesen. Du hast nur davon gelesen. Denn acht Stunden sind ein Tag. Du gehörst deiner Zeit, doch deine Zeit hat dich bereits vergessen. Du bezahlst mit deinem Leben, um dein Leben zu bezahlen, und versuchst noch das Beste daraus zu machen, nur weil du etwas weißt, heißt das nicht, dass du weißt, du es ändern kannst. Wie du es ändern kannst! Acht Stunden sind kein Tag, acht Stunden, doch danach bist du immer öfters müde. Denn acht Stunden sind ein Tag. Und wenn irgendwas passiert, du bist nicht dabei gewesen, du hast nur davon gelesen. Denn acht Stunden sind ein Tag. Deine Hoffnung werden Träume, deine Träume behältst du für dich. Doch Geheimnisse sind nicht genug. Es ist anstrengend, es ist anstrengend, es ist anstrengend, es ist anstrengend, es ist anstrengend, glücklich zu sein, denn acht Stunden sind kein Tag, acht Stunden, doch danach bist du immer öfters müde, denn acht Stunden sind kein Tag. Ja, acht Stunden sind kein Tag. Ihr habt jetzt mehr als acht Stunden Radio Plau gehört. 12 Stunden vermute ich möglicherweise, wenn auch nicht.